Laut Boulevard war Spears damals aber ohnehin die Böse, sodass sie solch ein Video mutmaßlich verdient hatte. Aber ist solch ein Szenario nicht das Gruseligste, was ein Mensch nach einer Trennung öffentlich vermarkten kann? Dass das öffentliche Echo seiner Zeit nicht größer war, verdeutlicht nur, wie sehr wir misogyne Narrative verinnerlicht haben. Wir erkennen sie oft nicht einmal als solche. Erzählungen wie diese haben immer zwei strukturell frauenfeindliche Momente. Einerseits die emotionale und erotische Manipulation, andererseits die negativen Konsequenzen für alle Beteiligten, weil sich die Frau nicht ein- oder unterordnen möchte. Das ist auf zweifache Weise perfide. Es warnt Männer vor Frauen, weil diese Frauen sind, und es hindert Frauen daran, eigenständig und selbstbewusst zu sein. Die Benachteiligung von Frauen geht jedoch noch tiefer, bis auf die Ebene der erzählerischen Schemata. Oder was glauben Sie, warum es Heldenreise heißt und nicht Heldinnenreise? Mythos und Heldenreise als Männerdomäne. Ob es um die messianischen Helden der sogenannten Weltreligionen geht, um die epischen Helden der griechischen und römischen Mythologie oder um die sagenhaften Heroen der germanischen oder keltischen Frühkulturen, sie alle haben eines gemeinsam: sie sind Männer. Die Heldenreise, wie sie Joseph Campbell in »Der Heros in 1000 Gestalten« durch nahezu alle Kulturen und Zeitalter beschrieben hat, ist zu Recht im generischen Maskulinum formuliert. Frauen treten darin als Ablenkungen, Prüfungen oder gar als Antagonistinnen auf, aber nicht als Heldinnen. Zumindest das für dieses Projekt verwendete Schreibprogramm kennt das Wort Antagonistinnen in seiner weiblichen Form nicht. Die raren Ausnahmen, zum Beispiel die Suche der Königstochter Psyche nach ihrem geliebten Amor, bestätigen die Regel. Eben diese Geschichte, ursprünglich erzählt vom numidisch-römischen Dichter Apuleius im 2. Jahrhundert in seinen Metamorphosen, wurde immer wieder aufgegriffen, bearbeitet, besungen und nicht zuletzt gemalt.